Suratul Kahf, Sura Nummer 18, die Höhle. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und darin nichts Krummes gemacht hat. Ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffende Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird, auf immer darin zu verbleiben. Und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. Welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Und wir werden das, was auf ihr ist, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Oder meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift ein besonders verwunderliches unter unseren Zeichen sind? Als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten und sagten, unser Herr, gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Da ließen wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen. Hierauf erweckten wir sie auf, um zu wissen, welche der beiden Gruppierungen am richtigsten die Dauer ihres Verweilens erfasst hat. Wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. Sie waren Jünglinge, die an ihren Herrn glaubten und denen wir ihre Rechtleitung mehrten. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten, unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen, sonst würden wir ja etwas Unrechtes sagen. Dieses unser Volk hat sich außer ihm andere Götter genommen, wenn sie doch für sie eine deutliche Ermächtigung bringen würden. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt? Und da ihr euch nun von ihnen und von demjenigen, dem sie außer Allah dienen, fernhaltet, so sucht Zuflucht in der Höhle. Euer Herr wird euch über einiges von seiner Barmherzigkeit ausbreiten und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung bereiten.